Kapitel 11. Ein Festival der Liebe. Kalle schüttete sich Whisky ein und hielt seine Nase über das Glas. Ein herrlicher Geruch. Mit Whisky ist es wie mit Erinnerung. Je älter, desto besser. Einen alten Whisky behält man so viele Sekunden im Mund, wie er an Jahren alt ist. Schöne Erinnerungen machen sowieso Spaß. Schlechte Erinnerungen machen erst Spaß, wenn sie gereift sind. Ohne die Erinnerung an Zytanien hätte ich vermutlich den letzten Winter nicht überlebt. Ich finde es schade, dass ich nie ein alter Sack werde, der in seinen alten Geschichten schwelgt und seine Enkelkinder damit nervt. In meinem ganzen Leben waren Glück und Unglück, Depression und Manie nie so nah beieinander. Bevor ich an diesem Abend Galactica in Zytanien traf, bin ich 2 Stunden lang im Wald gewesen und habe mit Dragonen gestritten. Die Hexensalbe war das Letzte. Hätte ich Galactica nicht getroffen, hätte ich mich vermutlich selbst eingewiesen. Immerhin habe ich daraus gelernt. Ich nehme keine Drogen mehr, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Und keine Mixturen, die ich nicht selbst zusammengemixt habe. Nana geht mir zum Glück gut über die Zunge. Jetzt, gerade jetzt, erscheint mir das Leben so wertvoll.